Ein nationalwissenschaftlich-technischer Kongress im Bereich Forstwesen fand am 26. und 27. September im Palast der Wissenschaft und Technologie unter Veranstaltung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas statt. Daran nahmen Teil Lehrer, Forscher, Vor-Ort-Mitarbeiter und Mitglieder der Arbeitsgruppen für die drei Revolutionen aus mehreren Einheiten, einschließlich der Kim Il-sung-Universität, des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz, des Ministeriums für Forstwirtschaft und der Staatlichen Akademie der Wissenschaften. Auf dem Kongress wurden wertvolle Abhandlungen für Waldbau und Schutz und die Entwicklung der Forstwirtschaft vorgestellt. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Abhandlungen wurden Urkunden und Preise verliehen.